И наша тема сегодня продолжается. Und unsere Predigtserie geht weiter. Безграничность. Grenzenlos. И мне выпала сегодня честь послужить вам. Und ich habe heute die Ehre, euch zu dienen. Да, что я буду с радостью делать. Was ich auch mit Freude tun werde. И я свою тему назвал сегодня. Und mein Thema heißt heute. Безграничная свобода. Grenzenlose Freiheit. Fragezeichen. Fragezeichen. Да. Мы постараемся сегодня разобраться. Wir versuchen heute dahinter zu kommen. Что такое свобода? Was die Freiheit tatsächlich ist? Да. Что или кто покушается на нашу свободу? Wer oder was sich um unsere Freiheit kämpft? Да, с какой целью? Mit welchem Ziel? И вообще возможно ли быть свободным? Und ist es überhaupt möglich frei zu sein? Начнём. Что такое свобода? Also lass uns beginnen. Was ist die Freiheit? В Википедии написано. In der Wikipedia steht geschrieben. Состояние – это состояние субъекта или человека, das ist ein Zustand von einem Subjekt oder von einem Menschen, в которой он является определяющей причиной своих действий. In dem er ein, еще раз. В которой он in является, der er, in dem er является определяющей причиной ein bestimmter Grund ist, своих действий. Also praktisch der ist der Grund von seinen, also er handelt nach den... То есть простыми словами. Handeln, also bitte, ja, mit einfachen простыми Worten. Словами человек сам определяет то, что он делает. Also der Mensch bestimmt selbst, was er tut. Да, то, что он сейчас хочет делать. Was er jetzt machen möchte. Не потому, что его заставили. Nicht, weil er gezwungen worden ist а dafür. Потому, что он захотел. Sondern weil er selbst gewollt hat. Я захотел выпить воды. Ich möchte jetzt Wasser trinken. Я взял стакан и выпил. Ich habe ein Glas genommen, habe getrunken. Да, я захотел пойти утром в церковь. Ich möchte in die Gemeinde gehen in der Früh. Я встал, оделся, пошел. Ich stehe auf, zieh mich an und gehe in die Gemeinde. Это мое свободное решение и выбор. Das ist meine freie Entscheidung und das ist meine Wahl. Но а что, если я захотел и пошел ограбил банк? Aber was ist, wenn ich einen Wunsch habe, eine Bank zu berauben? Я же свободен. Ich bin doch frei. Я пошел и ограбил. Ich gehe und beraube eine Bank. Вот нередко я встречаю молодых людей. Ich treffe immer öfters Menschen, которые примерно вот так вот и живут. Die ungefähr so leben. Ну, что хочу, то и делаю. So ungefähr, ich tue das, was ich will. Я же свободен. Ich bin doch ein freier Mensch. Но является ли это свободой? Aber ist es tatsächlich eine Freiheit? И вообще вот вопрос посложнее. Und überhaupt noch eine kompliziertere Frage? Да, а кто вообще определяет стандарты свободы? Wer überhaupt bestimmt die Standards der Freiheit? Да, ведь я думаю, что у каждого из нас свои представления о свободе. Denn ich denke, jeder von uns hat seine eigenen Vorstellungen über die Freiheit. Каждый по-своему понимает это состояние. Jeder begreift oder versteht selber auf seine Art und Weise, was das ist. Давайте мы обратимся к Библии. Lass uns mal an die Bibel wenden. Галатам 5:13. Und in Galater 5:13 reinschauen. Да, апостол Павел пишет Галатам. Апостол Паулюс schreibt an die Galater. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um euren alten selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient vielmehr einander in Liebe. Да, очень интересный такой глубокий стих. Es ist ein sehr interessanter Vers und sehr tiefgründig. Мы знаем, что Иисус подарил нам свободу. Wir wissen ja, dass Jesus uns die Freiheit geschenkt hat, oder? И вот Павел в этом стихе призывает нас жить в этой свободе. Und Paulus ruft uns dazu auf, durch diesen Vers in diese Freiheit zu leben. И свобода не которая не та свобода, которая что хочу, то и делаю. Es ist nicht diese Freiheit, wo ich tue und lasse, was ich will. Да, а свобода, которая служит. Sondern eine Freiheit, das dient ist, das dient. Свобода не делать то, что я хочу. Es ist nicht die Freiheit, wo ich tun und lassen kann, was ich will. А свобода не делать того, что я не хочу делать. Sondern die Freiheit, das nicht zu tun, was ich nicht will. И это очень важный момент. Das ist ein sehr wichtiger Moment. То есть, ну, есть вот явная несвобода. Also es gibt eine sichtbare Nichtfreiheit. Да, то Unfreiheit. Есть, например, когда человек зависим от алкоголя или наркотиков. Zum Beispiel, wenn ein Mensch abhängig ist, also es gibt eine sichtbare Unfreiheit, wenn zum Beispiel ein Mensch alkoholabhängig ist oder von Drogen abhängig ist. Не все, правда, понимают это, не всегда. Viele verstehen es tatsächlich nicht und nicht immer. Да, вот одного алкоголика спрашивают. Einen Alkoholiker fragt man. Слушай, ты зависим от алкоголя? Hör zu, du bist ja alkoholabhängig. Говорит, нет. Und sagt, nein. Я пью, когда хочу. Ich trinke, wann ich will. Когда не хочу, не пью. Wenn ich nicht will, dann trinke ich nicht. Пью каждый день. Aber ich trinke jeden Tag. Да, то есть человек явно не свободен. Also man sieht, dass der Mensch nicht frei ist. Да, когда он делает какие-то вещи. Wenn er irgendwelche Dinge tut. Которые разрушают его жизнь или и здоровье. Die sein Leben und seine Gesundheit zerstören. Да, и он, понимая это, не может остановиться. Und auch wenn er das versteht, kann er sich zurückhalten. Да, вот так было в моей жизни. Und so war das auch in meinem Leben. То есть, я был зависим от алкоголя, наркотиков. Ich war alkohol- und drogenabhängig. И сам разрушал свою жизнь и здоровье. Und habe mein Leben und meine Gesundheit selbst zerstört. Да. Но моя воля не была свободной. Aber mein Wille war nicht frei. Я понимал, что делаю плохие вещи. Ich habe begriffen, dass ich schlechte Dinge tue. Но не мог этого не делать. Aber ich konnte es nicht tun. Да, я понимал, что будут проблемы завтра, буду жалеть об этом. Ich wusste und habe verstanden, dass ich morgen Probleme haben werde und ich werde es bereuen. Но все равно делал. Aber habe sie trotzdem gemacht. Потому что есть сила греха. Denn es gibt die Macht der Sünde. К сожалению, это имеет место быть. Leider ist das allgegenwärtig. Да, то есть Павел пишет об этом в своем послании. Und Paulus schreibt es in seiner Botschaft. К Римлянам, глава 7, стихи 19 и 20. Und das lesen wir in Römer 7, die Verse 19 bis 20. Он пишет: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist das klar. Nicht ich selbst bin ich es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Павел так сложно все загнул, да? Paulus hat das so ein bisschen schwierig, das in diese Verse verpackt. И вот в моем случае это была не свобода от мыслей. Und in meinem Fall war das, dass ich nicht frei war in meinen Gedanken. Да, вот я имел эти мысли, я как имел этот низкую самооценку. Ich habe solche Gedanken gehabt, dass ich nichts wert bin. Да, и я думал, что алкоголь, наркотики, они мне дадут самоуверенности больше. Und ich dachte mir, dass Alkohol und Drogen mir mehr Selbstsicherheit geben, mehr Sicherheit. И оно как бы вроде бы так и было. Und es hat so einen Anschein gehabt, dass es so war. И вначале это было так весело, привлекательно. Und zu Beginn war das alles so anziehend und hat Spaß gemacht. Но в конце Aber am Schluss да, это было уже не так весело. War das nicht mehr so lustig. И вот это, и вот это самое опасное. Und das ist das Gefährlichste daran. Ты думаешь, что ты обретаешь свободу. Du denkst, dass du die Freiheit bekommst oder gewinnst. Но на самом деле происходит все с точностью наоборот. Aber es passiert tatsächlich das Gegenteil. Да, ты становишься зависимым от этих вещей. Du wirst abhängig von diesen Dingen. Физически и психологически. Wie physisch, so auch psychisch. И давайте еще раз прочитаем из Библии 1 Коринфянам 6:12. Lass uns noch mal aus der Bibel 1. Korinther 6:12 lesen. Мы сегодня будем много читать из Библии. Wir werden heute viel aus der Bibel lesen. Здесь опять же апостол Павел пишет. Der Apostel Paulus schreibt hier wieder. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will nicht. Ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Да, ничто не должно обладать мною. Er soll mich nichts beherrschen. Когда мы чем-то очень увлекаемся, wenn wir uns mit etwas ziemlich viel beschäftigen, да, пусть то будут полезные вещи какие-то, ob das gute Dinge sind, или бесполезные вещи, oder manchmal sinnlose Dinge, это такие вещи, которые мы, может быть, не сразу увидели. Das sind manchmal Dinge, die wir nicht gleich gesehen haben. Но со временем мы оказываемся на крючке. Aber mit der Zeit befinden wir uns auf einem Haken. Становясь рабом каких-то этих вещей. Indem wir Sklaven von diesen Dingen werden. Все, наверное, знаете такой очень старый советский мультфильм. Vielleicht weiß jemand von euch so einen alten Zeichentrickfilm noch zu Sowjetzeiten. Da heißt Warte ab. Да, ну погоди, Заяц, Волк, помните, да? Könnt euch erinnern, das heißt, der Wolf, der versucht immer ständig den Hasen zu fangen. Похоже на американский Том и Джерри. Das ist, man kann das vergleichen mit Tom und Jerry. И вот там такая сцена. Und dort spielt sich so ein Szenario ab. Они находятся на стройке. Die sind auf einer Baustelle. И Волк там попадает в комнату в одну. Und der Wolf kommt in so einen Raum. И он начинает строить стену. Und er fängt an, Mauer zu bauen. Кто помнит? Wer kann sich von euch daran erinnern? И вот он строит, строит кирпич, второй, третий, und цемент, baut, пятый. Und baut und baut ein Stein nach dem anderen. Да, да, да, строит, строит, auf. Все так старается, ровненько. Und gibt sich Mühe, dass es alles gut und perfekt ausschaut. Бац, построил. Und dann hat das fertig gemacht. И потом что происходит? Was passiert dann? Он поворачивается. Er dreht sich um. И он находится в комнате, в которой нет выхода. Und er befindet sich in einem Raum, wo kein Ausgang da ist. Да, он сам себя, получается, замуровал. Also das heißt, er hat sich selbst eingemauert. И это вот картина того, und das ist ein Bild, что может произойти с нами. Von dem, was mit uns geschehen kann. Иногда у нас вот есть какое-то дело, пусть то бизнес или еще что-то. Manchmal haben wir bestimmte Dinge, es kann auch Business sein oder was anderes auch. Когда мы полностью сконцентрированы только на этом деле. Weil wir uns voll und ganz nur auf die Sache konzentrieren. 7 дней нон-стоп. 7 Tage нон-стоп. И это уже со временем это становится как тюрьма. Und mit der Zeit wird das zu einem Gefängnis. То есть как вот этот волк, он построил эту so стену. So wie dieser Wolf, der hat eine Mauer gebaut um sich herum. Он старался. Er hat sich Mühe gegeben. У него хорошо получилось. Und das hat ihm, es ist ihm gelungen. Да, это неплохо иметь бизнес и дело свое. Es ist nicht schlecht, eine selbstständige Arbeit zu haben oder это, Business aufzubauen. Это классно. Das ist klasse. Бог желает нас благословить. Und Gott wünscht uns zu segnen. Но как мы сегодня вот уже слышали, да? Aber wie wir heute schon bereits gehört haben. Чтобы это не стало нашей тюрьмой. Er soll nicht zu unserem Gefängnis werden. Или идолом. Oder zu einem Götzen. Аминь. Amen. Поэтому, как этот волк. Genau, und deswegen wie dieser Wolf. Он выбрался потом оттуда. Der ist dann später da rausgekommen. Он просто разломал эту стену. Der hat einfach diese Mauer durchbrochen. И вырвался. Und ist rausgekommen. Поэтому, если сегодня ты находишься в этой тюрьме. Deswegen, wenn du dich in so einem Gefängnis heute befindest. Самое время ломать эту стену. Es ist an der Zeit, diese Mauer zu durchbrechen. И вырываться. Und dort rauszukommen. Amen. Мы все помним также эту историю из Библии о Моисее. Wir können uns alle bestimmt erinnern an diese Geschichte über Mose. Он был воспитан в семье фараона. Er war erzogen in der Familie des Pharaos. Он получил, ну, лучшее образование того er времени. Hat die beste Bildung bekommen von der damaligen Zeit. Да, то есть, ну, по нашим временам он бы мог спокойно написать резюме на фирму Siemens. Also zu unserer Zeit wäre er wahrscheinlich ein guter Fachmann und hätte eine gute Bewerbung an Siemens schreiben können. Как минимум шефом этой фирмы. Und wäre wahrscheinlich sogar für die Chefposition geeignet. Вот казалось бы, ну все есть у человека. Und anscheinend nach war ja so, dass er alles hatte. Да, но тут происходит случай, убивает человека. Aber hier passiert dann so ein Fall, dass er einen Menschen umbringt. И из страха он убегает. Und aus Angst heraus flieht er. И пытается строить сам свою личную жизнь. Und дальше. Versucht sein persönliches Leben aufzubauen. Да, мы знаем, что он там женился, у него wir wissen, дети dass родились. Er dort geheiratet, dass да. Kinder gekommen sind. Но тут происходит встреча с Богом. Aber hier passiert ein Treffen mit Gott. И его жизнь полностью меняется. Und sein Leben verändert sich komplett. Да, когда происходит встреча с Богом, жизнь меняется. Wenn ein Treffen mit Gott passiert, dann verändert sich das Leben. И эта история описана в книге Исход. Und diese Geschichte ist in 2. Mose aufgeschrieben, in dem Kapitel 3. Я не буду ее всю читать. Ich werde sie nicht ganz lesen. Я прочту лишь часть, когда Бог начал говорить к Моисею через этот куст. Also als Gott angefangen hat, durch diesen Busch zu Mose zu reden, он говорит, и вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, как им угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Und wir lesen jetzt aus 2. Mose 3, die Verse 9 und 10. Ja, ich habe die Hilfeschrei der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Да, дальше у Моисея завязывается с Богом диалог. Weiter kommt es zu einem Dialog zwischen Mose und Gott. Да, Моисей пытается доказать Богу, что он не прав. Mose versucht Gott zu beweisen, dass er nicht recht да, hat. Ну, Моисею уже все-таки 80 лет. Denn Mose ist ja bereits schon 80 Jahre alt. Он уже что-то знает в жизни. Er да. weiß ja bereits schon, was so im Leben passieren kann. Да, он просто он немножко забыл. Aber er hat ein wenig vergessen. Что Бог чуть-чуть его постарше. Dass Gott ein wenig älter ist als er. Да, ну лет так на вечность. Also ungefähr so viele Jahre wie Ewigkeit ungefähr. Да, и вот он все-таки соглашается. Und dann stimmt er doch zu. Да. И у него начинается новая жизнь. Und bei ihm beginnt ein neues Leben. Да, он берет свою семью и отправляется в путь. Er nimmt seine Familie und macht sich auf den Weg. У меня вопрос. Jetzt habe ich eine Frage. Ограничил ли Бог свободу Моисея? Hat denn Gott die Freiheit von Mose begrenzt? Было ли это ограничением его свободы? War denn das eine Begrenzung von seiner Freiheit? Или приглашением в новую жизнь? Oder eine Einladung in ein neues Leben? Прожить более яркую, насыщенную жизнь. Ein erfülltes Leben zu leben. Да, чтобы потом тысяча поколений о тебе помнили. Damit tausende Generationen nach dir sich noch an dich erinnern. Нам вот кажется иногда, что Бог приходит к нам. Manchmal kommt das uns so vor, wenn Gott zu uns kommt. Он призывает нас. Er ruft uns. Да, и это обязательно покушение на нашу свободу. Und wir empfinden das oft, als wäre das ein Überfall auf uns, also als ob Gott unsere Freiheit uns wegnehmen möchte. Да, но если мы подумаем. Aber wenn wir so, wenn wir genau nachdenken. Если бы Моисей тогда, ну, отказался. Wenn damals Mose diese Bitte abgeschlagen hat oder diese да. Aufgabe nicht erfüllt hatte. Я могу предположить, чтобы мы вообще о нем ничего не знали бы. Ich kann jetzt mal das auf diese Behauptung aufstellen, dass wir nichts von ihm gewusst hätten. Он бы прожил еще, может быть, лет 40, там, er hätte пустыне. Vielleicht noch 40 Jahre in der Wüste gelebt. Да, и умер бы пастухом овец. Und wäre als ein Hirte der Schafe gestorben. Но сегодня это имя aber знает heute, весь мир. Aber heute weiß die ganze Welt diesen Namen. Да, это Моисей вывел народ из рабства. Denn der Mose hat die Israeliten aus der Sklaverei herausgeführt. Это Моисей провозгласил 10 казней в Египте. Der Mose hat diese 10 Plagen verkündet. Это in его боялся фараон. Der Pharao hat Angst vor ihm gehabt. Это Моисей разделил море. Der Mose hat das Meer geteilt. Это он напоил народ из скалы. Er hat aus dem Felsen das Volk zum Trinken gegeben. Это он дал миру, всему миру 10 заповедей Божьих. Er hat der ganzen Welt diese 10 Gebote Gottes gegeben. Да, он прожил очень яркую. Er hat ein vollkommen, also да, erfülltes, er hat erfülltes und ein schönes Leben erlebt, gelebt. Только потому? Nur deswegen? Потому что он позволил Богу ограничить его свободу. Weil er Gott erlaubt hat, seine Freiheit zu begrenzen. Свободу оставаться никому неизвестным пастушком. Свободу остаться никому неизвестным пастухом. Das heißt, diese Freiheit, wo er praktisch ein Hirte geblieben wäre, den keiner gekannt hätte. Да, то есть он был послушным. Er war gehorsam Gott gegenüber. Да, а любое послушание, оно ограничивает нашу свободу. Und jede Gehorsamkeit, das begrenzt unsere Freiheit. То есть я делаю не то, что я хочу. Das bedeutet, ich mache nicht das, was ich will. А то, чего от меня требуют. Sondern das, was von mir gefordert wird. Родители, учителя, мой шеф. Eltern, Lehrer, mein Chef. Все хотят твоего послушания. Alle möchten von dir deine Gehorsamkeit haben. И они имеют на это право. Und sie haben Recht darauf. Вы согласны? Stimmt ihr mir zu? Также власть. Genauso die Regierung. Да, со своими предписаниями, да? Mit ihren Vorschriften. Они тоже желают, чтобы мы были послушны. Sie wünschen sich auch, dass wir ihnen gehorsam sind. И они правы. Und sie haben recht. Мудрый человек, он послушен. Ein weiser Mensch ist gehorsam. Не мудрый человек, он бунтует. Ein unweiser Mensch бунтует. Der rebelliert. Да. И вообще сильные люди, они умеют быть послушными. Und überhaupt starke Menschen können gehorsam sein. Слабые люди, они не послушны. Schwache Menschen sind ungehorsam. Они знают, что сильные люди знают, что свобода. Die starken Menschen begreifen, dass Freiheit находится в послушании. Die befindet sich in der Gehorsamkeit. Мы прочитаем Филиппийцам 2 глава, 8-9 стихи. Wir lesen die aus Philipper 2, die Verse 8 und 9. Иисус был послушен Отцу до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Вот Иисус показал нам пример, вот просто другого нам не найти, послушания. Also Jesus hat uns diesen Beispiel der Gehorsamkeit gezeigt. Einen anderen Beispiel haben wir nicht. То есть, я имею в виду, это не было послушание, там, убраться в комнате. Das war nicht so ungefähr, räume mal in deinem Zimmer auf. Да, или там изменить профессию. Oder deinen Job zu verändern. Или еще что-то похожее, да? Oder etwas Ähnliches. Это даже не было послушанием, как вот у Моисея. Das war nicht einmal dem Gehorsam gegenüberzustellen, was Mose hat, да, 40, was Mose Gott gegenübergebracht hat. Да, 40 лет вести этот непослушный народ по пустыне. 40 Jahre dieses ungehorsame Volk durch die Wüste zu bringen. Это было послушание пойти на смерть. Das war ein Gehorsam, was ihn bis zum Tod gebracht hat. На крестную смерть. Auf das Tod am Kreuz. Кто-то от тебя уже требовал этого? Hat das jemand von dir schon gefordert? Нет. Nein? Я думаю, что не потребует. Ich denke, das wird keiner von dir fordern. Но очень часто нам кажется, ой, от нас так много требуют. Aber manchmal kommt es uns so vor, да? Oh, es wird von uns so viel gefordert. Но от тебя требуют часто так мало. Aber von dir wird oftmals so wenig gefordert. Но даже это иногда мы делаем с трудом. Aber auch das machen wir noch mit Schwierigkeiten. Как будто мы идем на крестную смерть. Als ob wir zu einem Kreuztod gehen. Да. И если Бог чего-то от тебя хочет, wenn Gott von dir etwas möchte, и тебе кажется, что это ограничивает твою свободу, und es kommt dir so vor, als ob das deine Freiheit begrenzt, тогда ты еще не знаешь характер Бога. Dann kennst du den Charakter Gottes noch nicht. Если Он в чем-то временно и ограничивает нас, wenn er auch zeitlich gesehen uns in etwas begrenzt, то это значит, что Он хочет нас очень сильно благословить. Dann bedeutet es, dass er uns stark segnen möchte. Если ты думаешь, что послушание кому-то und wenn du denkst, dass wenn du jemandem gehorsam bist, ограничивает твою свободу, begrenzt deine Freiheit, то значит, ты еще не понял, что такое свобода. Dann hast du noch nicht begriffen, was die Freiheit bedeutet. Вот, например, свобода музыканта в послушании нотам. Zum Beispiel die Freiheit der Musiker besteht darin, dass sie auf die Noten hören. Представьте себе гитариста, он лупит там, что хочет вообще. Stell dir vor, dass ein Gitarrenspieler etwas darauf spielt und sagt, ich bin frei. Да, ну кому нужен такой гитарист? Wer braucht so einen Gitarrenspieler? Да, музыкант послушен нотам. Denn der Musiker hört auf die Noten. И он не говорит, ого, меня ограничивают. Und er sagt aber nicht, oh, ich werde begrenzt. Он играет свободно на инструменте. Er spielt frei auf seinem Instrument. Это значит, что вот эти вот все ноты, они вошли в него. Das bedeutet, dass alle diese Noten in ihm drin sind. Он уже даже не смотрит на эту, на бумажку. Er schaut nicht einmal mehr auf die Blätter, wo die Noten draufstehen. То есть они вошли в его в плоть, в кровь. Das heißt, sie sind bei ihm im Blut und im Fleisch. Настоящий христианин, тогда настоящий, ein echter Christ ist erst dann echt, когда заповеди Божьи вошли в его кровь, wenn, в плоть. Wenn die Gebote Gottes in seinem Fleisch und Blut drinnen sind, wo sie übergegangen sind. И тогда он исполняет волю Божью, не напрягаясь. Dann erfüllt er Gottes Willen, ohne sich dabei anzustrengen. И это и есть свобода. Und das ist die Freiheit. Да, мы читаем в Псалом 1, стих 1. Ja, wir lesen aus dem Psalm 1, den Vers 1. Блажен муж. Glücklich ist. Здесь имеется в виду не только муж, но и все. Also да? Hier bedeutet das, glücklich sind alle. Да, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen. То есть он свободен. Туда не ходить, das bedeutet, er ist frei, nicht dorthin zu gehen oder mit jemandem zu sitzen. Да, не, как написано, не стоит на пути грешных, да? So wie steht, er steht nicht auf der Seite mit den Sündern. И он не только не стоит. Er steht nicht nur dort bei denen. Его даже не тянет туда идти. Ihn zieht es nicht einmal hin, dorthin zu kommen. Вот это настоящая свобода. Das ist die echte Freiheit. Да, свобода вот летчик. Zum Beispiel die Freiheit von einem Kapitän, der Flugkapitän. Он тоже не летает, как он хочет. Also er fliegt ja auch nicht so, wie er so gerade lustig ist. Он послушен своему заданному маршруту. Sondern er hört auf seinen eingegebenen Weg. Да, иначе горе всем тем, кто с ним летит. Ansonsten sind alle verloren, die bei ihm am Bord sitzen. Все творение Божье, звезды, флора, die ganze фауна, Schöpfung Gottes, die Flora, die Fauna, die Sterne. Они функционируют удивительно. Да? Also sie funktionieren auf eine wundersame Harmonieweise. Да, но это только потому. Aber das ist nur deswegen. Потому что они послушны всем заданным вот этим программам. Weil sie gehorsam sind diesen allen eingegebenen Programmen. Да, вот мы читаем, небеса проповедуют славу Божью. Wir lesen ja, dass der Himmel die Wahrheit Gottes predigt. Wow. Verkündet. Смотрите, wow. Звезды могут проповедовать. Schaut her, die Sterne können predigen. И что они говорят? Und was sprechen sie denn? Смотрите, какие мы красивые. Schaut her, wie schön wir sind. Потому что мы послушны Божьим законам. Weil wir Gottes Gesetzen unterworfen sind. Смотрите, Марс не летает в гости к Луне. Schau her, der Mars besucht nicht den Mond. Der fliegt nicht einfach so dahin zu ihm. Да, у него есть своя орбита. Der hat seine Laufbahn. Да, по которой он. Wo er auch kreist. Летает, да. И в этом и есть послушание. Und in dem ist ja auch die Gehorsamkeit. Также и рыба, она не пытается летать. Und auch der Fisch, der versucht nicht zu fliegen. А птица плавать. Und der Vogel zu schwimmen. Да-да-да. И яблоня не говорит. Und ein Apfelbaum sagt nicht. Что-то надоело ли мне яблоки? Oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ein Apfelbaum zu sein. Я хочу сегодня бананы. Ich will heute Ich will heute Bananen haben. Да, это смешно, auf meinem да? Baum. Es ist lustig, nicht wahr? Но почему-то лишь единственное творение Божье. Aber aus irgendeinem Grund die einzige Schöpfung Gottes решила, что оно может делать то, что оно хочет. Hat beschlossen, dass es tun und lassen kann, was es will. Да, вы уже догадываетесь, кто это. И ahnt bestimmt, wer das sein kann. Человек. Ein Mensch. Да. Это мы люди, к сожалению. Das sind wir so Menschen, leider. Которые делаем которые делают иногда то, что им просто в голову взбредет. Die einfach manchmal das tun, was sie, was ihnen gerade so in Gedanken kommt. А в результате поломанная судьба. Und als Resultat kommt ein zerbrochenes Leben heraus. Несчастные, unglückliche, unglückliche, nicht freie Menschen. Да, гордые и одинокие. Einsame und stolze Menschen. Никому не послушные, никому не нужные. Die niemanden gehorsam sind und die niemand braucht. Да, это результат такой вот псевдосвободы. Das ist das Ergebnis von dieser Pseudo-Freiheit. Но у меня есть хорошая новость. Aber ich habe eine sehr gute Nachricht. Бог желает нам дать настоящую свободу. Gott wünscht es uns eine echte Freiheit zu geben. Сегодня. Heute. Здесь. Heute und hier. И даже больше. Und sogar noch mehr. Он желает не только тебе дать эту свободу. Er wünscht es nicht nur dir diese Freiheit zu geben. Он желает дать эту свободу другим людям через тебя. Sondern er wünscht es, dass diese Freiheit du den anderen Menschen gibst. Да, найти выход из тупиковой ситуации. Dass du ihnen hilfst, aus der Sackgasse herauszukommen. Разве это не здорово? Ist das nicht toll? Это мне очень нравится. Und das gefällt mir. Halleluja. Да, Halleluja. Мы можем воздать славу Богу. Wir können Gott eine große Ehre geben dafür. Да. И вот на самом деле тебе выбирать. Und tatsächlich musst du es wählen. Не Бог выбирает, ты выбираешь. Sondern nicht Gott wählt, sondern du. Какую жизнь тебе прожить? Welches Leben du leben sollst. Все мы умрем, мы знаем, да, об этом. Alle werden wir sterben, das wissen wir. И от того, как ты прожил свою жизнь. Und von dem, wie du dein Leben gelebt hast. Будет зависеть, насколько долго тебя будет помнить. Wird davon abhängen, wie viel man sich noch an dich erinnert. Как Моисея. Wie an Mose. Тысячу поколений. Tausend Generationen danach. Или уже через 5-10 лет никто не вспомнит твоего имени. Oder nach 5-10 Jahren wird sich keiner mehr erinnern an deinen Namen. Зависит от тебя. Das hängt von dir ab. Я хочу такую жизнь, как у Моисея. Ich möchte so ein Leben haben wie bei Mose. Чтобы меня помнили. Damit man sich noch an mich erinnert. Ты хочешь, чтобы твоя жизнь стала частью Божьих планов? Möchtest du, dass dein Leben ein Teil von Gottes Plänen sein wird? Тогда решение за тобой. Dann ist die Entscheidung bei dir. Доверься твоему Творцу, и он обязательно тебя поднимет. Vertraue dich deinem Schöpfer an und er wird auf jeden Fall dich erheben. Аминь. Amen. Иисус пошел на крест. Jesus ging ja ans Kreuz. Он отдал свою жизнь. Er hat sein Leben hingegeben. Мы знаем, что он не пошел на компромисс. Wir wissen, dass er keinen Kompromiss mit seinem Feind eingegangen ist. И вначале это выглядело как поражение. Und am Anfang hat das wie eine Niederlage ausgesehen. Но сегодня миллионы людей обретают свободу. Aber heute bekommen Millionen von Menschen Freiheit dadurch. Почему? Wieso? Потому что Иисус был послушным. Weil Jesus seinem Vater gegenüber gehorsam war. Он позволил Богу ограничить свою свободу. Er hat Gott erlaubt, seine Freiheit zu begrenzen. Слава Господу. Danke dem Gott dafür. Да. И вот, как мы уже, наверное, заметили, да? Und wir bereits schon gemerkt haben, что рабство, оно бывает разным. Dass die Sklaverei verschieden aussehen kann. То есть оно может быть видимым. Das kann sichtbar sein. Когда человек, у человека находится в рабстве. Wenn der Mensch in der Sklaverei sich befindet. Да, или невидимым. Oder unsichtbar. В зависимости от каких-то вещей. Eine Abhängigkeit von irgendwelchen Dingen. И возвращаясь к словам Павла. Und wenn wir zurückkommen auf die Worte von Paulus. Который, обращаясь к Коринфянам, говорил. Der, als er an die Korinther sich gewendet hat, gesagt hat, все мне позволительно. Alles ist mir erlaubt. Да. Посмотрим, давайте посмотрим на жизнь Павла. Lass uns mal das Leben von Paulus ansehen, genau. Он имел возможность иметь жену. Er hat die Möglichkeit gehabt, eine Ehefrau zu haben. Он, но оставался холостым. Aber er ist trotzdem unverheiratet geblieben. У него было очень хорошее образование. Er hat eine sehr gute Bildung. Он бы мог стать, не знаю, учителем. Er hätte ein Lehrer sein können. Блогером, oder werden können. Лучшим блогером в YouTube. Oder den besten, der könnte zu einem besten Blogger seiner Zeit да, sein. Но он этого не сделал. Aber er hat das nicht getan. Почему? Wieso nicht? И даже больше того. Und umso mehr. Он не запрещал это другим апостолам. Er hat es auch den anderen Aposteln nicht verboten. Жены, семьи, Denn andere Aposteln haben ja ihre Frauen gehabt, ihre Familien. Им было это позволительно. Für sie war das erlaubt. И вообще, знаете, если что-то не стоит в Библии, что нам этого нельзя делать конкретно, Und wisst ihr, eigentlich, wenn, еще раз, то есть если в Библии черным по белому wenn не in der написано, Bibel steht, schwarz auf weiß, не написано, es ist nicht geschrieben, schwarz auf weiß, что нам этого делать нельзя, dass wir das nicht tun dürfen, ну, как, oder nicht sollen, например, грех прелюбодеяния, zum Beispiel Ehebruch, Ehebruch, оно написано в Библии. Es ist in der Bibel geschrieben. И мы знаем, что это делать нельзя. Und wir wissen, dass man das nicht tun soll. Да, но те вещи, которые явно не написаны в Библии, aber die Sachen, die nicht in der Bibel stehen, мы можем их делать. Können wir sie dann да, tun? То есть это позволительно нам. Das heißt, es ist uns erlaubt. Но почему же Павел оставался неженатым? Aber wieso ist denn Paulus unverheiratet geblieben? Ведь ему можно было. Denn er hätte das ja gedürft. Павел, зачем тебе вот это мотаться в Рим, Эфес и так далее? Paulus, was willst du da? Wieso fährst du mal nach Rom, nach да, Ephesus? Да. Wieso bist du ständig auf den Beinen? Да, в то время не было же, знаете, там автобусов, троллейбусов. Zur damaligen Zeit gab es ja keine Busse, kein U-Bahn. Зачем все это, Павел? Wozu das Ganze, Paulus? Да. И, может быть, сегодня ты тоже так думаешь. Und vielleicht denkst du genauso heute. Зачем мне нужно эту Библию каждый день читать? Wozu muss ich diese Bibel jeden Tag lesen? Ну вот раз в неделю пришел в воскресенье. Einmal in der Woche am Sonntag. Проповедь послушал. Habe ich mir Predigt angehört und das passt doch. Ну хорошо. Okay. А вот скажи своему телу. Sag mal zu deinem Körper. Hey, зачем тебе вообще жрать? Hey. Wieso willst du überhaupt fressen? Да, каждый день. Also wieso willst du jeden Tag essen? Ну, раз в неделю хватит. Es reicht doch einmal in der Woche. Твой примитивный мозг. Aber dein primitiver Teil von deinem Gehirn. Да, сразу заорет. Нет! Wird sofort rausschreien. Nein! Да. А дух? Aber der Geist. Которому нужна Библия, нужно слово. Dass die Bibel so nötig hat und das Wort. Которого уже давно не кормят. Das schon lange nichts zu essen bekommt. И его голос уже не слышен. Seine Stimme ist nicht mehr hörbar. Потому что плоть затолкала его под кровать уже. Weil das Fleisch schon längst das unter den Bett reingeschoben hat. У Павла было призвание. Paulus hat eine Berufung. И благодаря верности своему призванию. Und dank der Treue seiner Berufung. Весть о спасении разнеслась по всему миру. Die Botschaft über die Rettung hat sich verbreitet in der ganzen Welt. Да, это так, все нам позволительно. Ja, es ist so, es ist für uns alles erlaubt. Но есть то, к чему призывает нас Бог. Aber es gibt etwas, wozu uns Gott beruft. И призвание от Бога. Und eine Berufung von Gott. В жизни Павла было являлось высшей целью. Im Leben von Paulus war das höchste Ziel. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Alles ist mir erlaubt, aber nichts darf mich beherrschen. Да, призвание – это то, чем обладаю я. Die Berufung ist das, was mir gegeben worden ist, это то, что was я получил, ich habe. Это то, что я получил при рождении от самого Бога. Was ich bei meiner Geburt von Gott bekommen habe. Да, и слава Богу за церковь и за верных und служителей. Und Gott sei Dank Gott für die Gemeinde und für die treuen Mitarbeiter. Которые ставят Божью волю die Gottes Willen stellen über выше своей. Über ihre eigenen Willen. И мы сейчас будем молиться. Wir werden jetzt beten. Я советую тебе сегодня. Ich rate dir heute. Возьми это слово с собой. Nimm dieses Wort heute mit. Думай, размышляй. Denke darüber nach. И поможет тебе Дух Святой. Und der Heilige Geist soll dir helfen. Больше взять из этого слова. Noch mehr aus diesem Wort herauszuholen. Давайте мы закроем свои глаза. Lass uns unsere Augen schließen. Отец, я благодарю тебя. Vater, ich danke dir. Ты даешь свободу. Du schenkst dir Freiheit. Ты даешь мир и покой посреди бури. Du gibst den Frieden und die Ruhe unter dem bei dem Sturm. Отец, я молюсь сейчас за тех, кто Vater, еще не имеет свободы. Vater, ich bitte jetzt für diejenigen, die noch keine Freiheit haben. Сегодня тот день, когда ты говоришь: иди ко мне. Heute ist der Tag, wo du sagst: komm zu mir. Я даю тебе свободу. Ich gebe dir die Freiheit. Если Сын освободит, wenn der Sohn frei macht, то истинно свободны будете. Dann wirst du wahrhaftig frei sein. Иисус, ты сейчас здесь. Jesus, du bist jetzt hier. Ты здесь, чтобы освобождать. Du bist hier, um zu befreien. Да. Yeah. Прямо сейчас, да будут разрушены оковы неправды. Gerade jetzt sollen alle Ketten der Unwahrheit zerbrochen werden. Да, ты сегодня здесь, чтобы освобождать пленных. Herr, du bist heute, um die Gefangenen freizulassen. Ты пришел, чтобы дать будущность и надежду. Du bist gekommen, um Hoffnung und Zukunft zu geben. Да, и это сегодня совершилось. Und das ist heute vollbracht. Потому что так говорит твое слово. Denn so sagt dein Wort aus. Я благословляю всех, кто принимает сегодня это слово. Ich segne heute jeden, der heute dieses Wort annimmt. Это новая страница в твоей жизни. Das ist die neue Seite in deinem Leben. Твоя жизнь больше не будет прежней. Dein Leben wird nicht mehr dasselbe sein. Она будет новой. Es wird neu sein. Потому что Бог творит все новое. Denn Gott schafft alles neu. Сегодня для кого-то в этом зале началась новая жизнь. Heute bei jemanden in diesem Saal hat ein neues Leben begonnen. Да, живи верой, читай слово. Lebe durch den Glauben, lese das Wort. Говори с Иисусом каждый день. Spreche mit Jesus jeden Tag. Он так желает общаться с тобой. Er wünscht es so sehr, mit dir zu reden. Он имеет так много для тебя. Er hat so viel vor mit dir. Да, Отец, мы благодарим тебя. Ja, Vater, wir danken dir. За эти жизни. Für diese Leben. Которые сегодня нашли спасение. Die heute die Rettung gefunden haben. Да, благослови каждого. Bitte segne jeden. Пониманием того, кто ты есть. Durch Verständnis, wer du bist. Что ты сделал для нас. Was du für uns getan hast. И какое призвание ты дал каждому из Und нас. Und welche Berufung du für jeden von uns gegeben hast. Да, мы за все тебя благодарим и славим. Und wir danken dir für alles, mein Herr, und preisen deinen Namen. Во имя Иисуса Христа мы молились. In deinem Namen, Jesus, haben wir gebetet. Аминь. Amen. Аллилуйя.